World Trade Centers. September Würsching war ein Sommer in jedem Abend und die Langeweile befiel uns nie. Damals glaubten wir, dass es genügen würde, in New York einen Waggon zu nehmen, um die Berge und die Menschen zu bezwingen. Als wir eintraten, verlangte eine uniformierte Frau von uns $14, um in ihre Tiefen vorzudringen. Weder mein Hochmut noch mein Betteln rührten sie. Selbst arbeitslos mussten wir ihren Gipfel erreichen. In ihrem Aufzug, dem schnellsten, lachten wir auf. Und gemeinsam gingen wir auf diesen belebten Dächern unter einem klaren, erhabenen, fiktiven Himmel. Flugzeuge und Boote erreichten ihre weiten Straßen, Türme von Babel, Gipfel aller Nationen, Zuflucht für Papierlose oder Exilierte. Die Hierarchie einer Sprache, eines Glaubens, eines Trugbilds und dennoch so winzig unter diesem unberechenbaren Himmel. Wir teilten eine Stunde mit dir, vielleicht weniger, und schickten deine Postkarten, deine knappen Nachrichten. Eine Statue aus Kalk verharrte unbewegt über dem Meer. Isoliert lobten wir dich zusammen mit anderen Ketzern.